In zwei Dingen ist er dir ganz ähnlich, Daddy. Er ist weich und er ist stark. Und er hat viel durchgemacht. Dadurch hat er Tiefe, verstehst du? Das lässt ihn das Leben mehr lieben. Ich verstehe nicht genug von unserem Innenleben, Liebling. Wie kann ein Mann eine Frau töten? Du hast auch getötet. Im Krieg. Das ist was anderes. Aber du weißt, was Wut ist. Du hast nicht aus der Entfernung geschossen oder Bomben aus dem Flugzeug abgeworfen. Sie sind über uns hergefallen, Clara. Ich schlief fest im Zelt und plötzlich krabbelten sie über uns wie die Ameisen. Und da hast du auch so eine unkontrollierbare Wut empfunden. Das ist nicht dasselbe? Ist es doch. Als du den Japaner gepackt und über dein Knie gebogen hast, bis ihm das Genick brach. Die Wut hat dir die Kraft gegeben. Aber eine Frau? Dieser Mann? Er hat sich eingebildet, es ginge um sein Leben. Das wird er sich nie wieder einbilden, Vater. Liebling, du kennst mich. Ich bin immer bereit, von jedem nur das Beste zu denken. Aber du verstehst immer noch nicht. Ich hatte das Gefühl, dass du wie eine Auszeichnung bist, die er an der Brust trägt. Eine Leistung, auf die er stolz ist? Das muss ja nichts Schlechtes sein. Nein. Aber ist er in dich verliebt oder in seine Leistung? Nichts ist endgültig, Vater. Gott schütze dich, Clara. Wo soll das gewesen sein? Auf einer Insel? Was? Dieser Kampf im Zelt. Ach so. Ja. Auf den Philippinen. Habe ich geredet? Muss ich wohl, tut mir leid. Und Sie hatten kein Gewehr. Wir schliefen alle fest. Und dann musste ich die Männer auf einen Lastwagen laden und zum Sanitätszelt fahren. Und da spüre ich diese Feuchtigkeit. Und schau runter. Und meine ganzen Eingeweide hängen raus. Musste mit einer Hand weiterfahren. Ich frage mich, ob ich ihr die Geschichte je hätte erzählen sollen. Macht einen Helden aus Ihnen. In gewisser Weise, ja. Wieso stimmt etwas nicht an der Geschichte? Hä? Wissen Sie, über so eine tiefe Wunde im Bauch, die trägt man mit sich bis ins Grab. Ich weiß. Hören Sie, Sie werden meine Frau nicht anrufen, versprechen Sie es? Wie kann ich das versprechen? Es wird mir sicher noch einfallen. Es wäre schrecklich für Sie, eine fremde Stimme am Telefon. Sie haben recht. Ich glaube, ich schäme mich für etwas. Ich habe Clara nicht gesagt, wie nah mir die Geschichte mit diesem Mann gegangen ist. Ja, sie war immer so ein ernsthaftes Mädchen. Richtete sich nie her für Jungs, wie andere. Und diesmal war sie so aufgeregt, verstehen Sie? Und glühte richtig, wenn sie über diesen Typ sprach. Deshalb brachten Sie es nicht über sich. Ja. Aber Jean spürte gleich, dass er gefährlich war. Ja. Ja, ich verstehe, dass das kein leichter Anruf wird. Ganz herzlich. Sie wollen sagen, Sie haben Clara geradezu ermutigt. Nicht gerade ermutigt. Na komm schon, Albert, was hindert dich noch? Ich verurteile bestimmt niemand. Ich will es nur, dass du... Es ist ungefähr ein Jahr her. Ich kam in die Stadt, um Musik zu besorgen. Platten? Noten. Ich singe. In Kirchen, sogar in ein paar Synagogen. Ich war nach dem Krieg Berufssänger, habe in 8 Musicals gesungen. Da habe ich auch Jean getroffen. Also, es ist nicht leicht, aus Ihnen schlau zu werden. Ich bin nicht kompliziert, jedenfalls ich... Sie sagten, in Synagogen sind Sie Jude oder? Nein, Katholik. Aber ich mag liturgische Musik. Wo war ich? Ah ja. An dem Abend war ich hier zum Essen. Ich weiß nicht mehr, warum ich Ihnen das erzähle. Weil Sie sich schämen, dass Sie nicht eingegriffen haben. Ach. Mir ist, als ob ich einschlafe. Ja, ja, so ein Schock ist eigenartig. Also, Sie waren zum Abendessen hier bei ihr? Ein paar Freunde von ihr waren da. Ein Doktor der Sozialpsychologie vom Bellevue-Krankenhaus in der Bronx, glaube ich. Mann oder Frau? Frau. So? Etwas älter, so 35, 40. Aber nicht, dass das unbedingt bedeutet, dass... Urteile niemand. Sagen Sie nur, was passiert ist. Also es war spät geworden. Und Clara begleitete sie runter zu ihrem Wagen. Und nach 5, 10 Minuten bin ich etwas beunruhigt. Geh ans Fenster. Und da stand sie neben dem Auto. Und diese Frau beugte sich aus dem Wagen. Sie haben sich geküsst? Ja.